Egal wie sehr man hofft bei Gott, das hier sollte nie dein Platz werden. Zwischen den Monden immer mal wieder wach werden. Wird jede Wunde, die verheilt, nur zur Narbe und Tod. Das Gewebe lässt Gefühle alle absterben. Du hast nur gehofft, du wächst mich auf. Ich hab dir dein Lachen geklaut. Denn in einem Kreis voller Wölfe, die wie Straßenköter jagen, fällt dein Engelkopf verdammt nochmal nur auf. Und jeder Anfall von Schwäche wird hier gnadenlos missbraucht. Also hält man, was man liebt, besser daraus. Egal, ob du mir glaubst. Dieser Panzer ist der Schutz für mich und meinen Kreis und er bricht nie wieder auf. Und auch wenn ich wollte, der Teufel erkennt seine Brüder schon am Gang. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich fange nochmal von vorne an. Nimm mein Hass aus deinem Leben, füll den Platz mit was Besserem. Denk so lange nicht an mich, bis ich vergessen bin. Dein Bild von mir verblasst und die Zeit wäscht mein Pech schwarzen Teer von deinem Flügelkleid ab. Besser geh so weit weg von mir, wie du kannst. Um mich liegt nur Asche auf Beton. Sag mir, wie viel hab ich schon verbrannt. Du kannst besser ohne mich sein. Man braucht Raum, um zu wachsen. Einen Platz, wo das Licht scheint. Doch ich werfe nur Schatten. Besser, wenn du gehst. Glaub mir, ist okay. Denn mein Umfeld ist Gift für dich. Denn hier scheint kein Licht für dich. Reißt man einem Menschen nur einmal seine Scheuklappen ab, dann sieht er schon am Tag die Gestalten der Nacht. Also lass ich los, was noch bisschen Liebe hat. Denn es gibt nichts, was einen zerfrisst wie der Hass. Und ich hab schon vergessen, wie es sich lebt. Mit dieser wunderschönen Naivität. Die Kunst ist es wohl, glücklich zu sein und nicht in allem gleich das Böse zu sehen. Es wäre egoistisch, wenn ich sag, bitte bleib, weil verschiedener könnten unsere Welten nicht sein. Ich häng mit dem Vollmond ab, tief schwarz matt. Und was einmal grau war, wird sicher nie wieder weiß. Und mit Paranoia anstecken, geh bevor du auch noch so wirst wie ich. Besser geh, denn diese Welt hat schon genügend Verrückte wie mich. Hass aus deinem Leben, füll den Platz mit was Besserem. Denk so lange nicht an mich, bis ich vergessen bin. Dein Bild von mir verblasst und die Zeit wäscht mein Pech schwarzen Teer von deinem Flügelkleid ab. Besser geh so weit weg von mir, wie du kannst. Um mich liegt nur Asche auf Beton. Sag mir, wie viele hab ich schon verbrannt. Du kannst besser ohne mich sein. Man braucht Raum, um zu wachsen. Einen Platz, wo das Licht scheint. Doch ich werfe nur Schatten. Besser, wenn du gehst. Glaub mir, ist okay. Denn mein Umfeld ist Gift für dich. Denn hier scheint kein Licht für dich. Forever never seems that long until you're grown up.